Erinnert euch an Sprüche 22, Vers 26. Said you how to train a child. Wie wir ein Kind erziehen. You have to train them in Christ's ways. Wir müssen sie in Christus erziehen. It's never too late. Es ist niemals. Once, as far as they are still here on earth. Solange sie noch hier auf Erden sind. You start immediately. Amen. You know the little. You know sometimes we see it as so little that we give them. But you are going to start from a place, and that little is never little before Christ. Und das Kleine, was du diesem Kind gibst, ist niemals zu klein. A child can stay with you just for 5 minutes, 5 seconds. Amen. Release Christ upon that child. Amen. Praise the Lord. Today is our Thanksgiving Day. Before we continue, I'll quickly just talk about our Thanksgiving Day. Amen. Heute ist unser Danksagungstag und darüber möchte ich kurz sprechen. A reminder of everything was created by him and for him. Indem wir uns daran erinnern, dass alles für ihn und durch ihn erschaffen wurde. Everything created by him and for him. Alles ist für ihn und durch ihn erschaffen worden. That's why we have to tell him, thank you. Deswegen sollen wir uns bei ihm bedanken. Amen. Amen. They are all created for him and by him. By him and for him. Es wurde alles für ihn und durch ihn erschaffen. And that's why when things come to you, they come, it is, you know, they come to him. Kommen sie zu ihm. More, you know, you have to see the things coming to him. Du musst erkennen, dass if bill comes to you, show it to him. Wenn Rechnungen zu dir kommen, dann zeig ihm. Raise it up to him. Zeig es ihm. Amen. Amen. Whatever comes, remind yourself of him. Was immer kommt, erinnere dich that they come to you, Jesus. Das ist Jesus they belong to you, Jesus. Jesus amen. Amen. People, they are bothering you. Amen. Dir things can be bothering you. Dir you know, they just remember that everything created for him and by him and for him. Dich daran, dass alles für ihn und durch ihn your marriage, your, you know, your marriage, to get married. It is for this by him and for him. Dass du heiratest, alles, das ist alles für ihn und durch ihn. Amen. Amen. He is to be glorified. Wird in allem it is about him es geht and ihn. Not about you. Und nicht dich. Is somebody getting it? Mm-hmm. For you to have your right mate and be married. Amen. Dass it is about him and not about you. Und den richtigen Partner an deiner Seite hast, das ist nicht wegen dir, sondern es geht da um you know, and even as time is going on, people are looking at the time, they are looking at the age, they are irrelevant. Why? Because it is not about you, it's about him. Und es ist egal, was Leute sagen über die Zeit oder den Ort oder sonstiges, sondern es geht Jesus Christus. You know, when you now see you, when you retake your mind away from him, your focus away from him, you see you. Wir fangen an, uns zu sehen, wenn wir unseren Fokus von Jesus then you will be in haste. Dann sind wir in Eile. You are so much in hurry. Amen. And taste up, amen. Praise the Lord. Amen. A reminder that he is the source of everything in our life. Daran, dass die Quelle unseres Lebens ist. The source of everything. Die Quelle von allem. Amen. Amen. The source of your joy, your peace. Die Quelle unserer Freude the source of your rest. Die Quelle unseres the source of everything. You are going out, you are coming in. Ein- und ausgehen. Amen. Amen. The source of all things. In his life, in his life, you know, the source of our life, including the life he has even given us. Die Quelle des Lebens, die er uns gegeben hat. The source of all things in his life in seinem Leben. That he gave us. Und dieses Leben hat er uns geschenkt. Amen. He is the source. He is the root. Amen. Amen. In Deuteronomy 8, talk about, he said, we are not to forget the source. Wir sollen die Quelle nicht niemals don't, vergessen. Don't forget the source. Deuteronomy 8. Please let us quickly go there. Praise the Lord. Hallelujah. We are designed to function in this in the root. That is with the source. We go to the source. Du gehst zur Quelle. And that's why when you are praying, while you are destroying problem, you destroy the source of that deswegen, problem. Für etwas betest, zerstörst du die Wurzel dieser Sache. Amen. Gegen die Wurzel dieser Sache. The source of your of problem. That's where you go to. Dann gehst to solve. If you are facing any problem, you are seeing problems with your sisters, like brothers, like that, you don't even like, don't like. Wenn du Probleme in dem Leben deiner Geschwister hast, dann gehst du zu der Quelle. You keep on speaking to the source. Du sprichst zur Quelle. You keep on destroying the source. Du zerstörst die Quelle. The source of that problem in your sister's life, in your brother's life, in your life. You keep on speaking to it. And reminding the source of his defeat. Und du betest für diese Quelle und erinnerst diese Quelle, dass sie zerstört worden ist. Deuteronomy 8, Vers 17. 5. Mose 8. 18. 17 und 18. And thou say in your heart, my power and the might of my hand hath gotten me this way. You should not say in your heart that your power, you work hard to get your money. Du sollst nicht in deinem Herzen sagen, dass du hart gearbeitet hast, um dieses Geld zu bekommen. Amen. Don't say in your heart that your hard-earned money. That's what people say. Die Leute reden immer von ihrem hart verdienten Geld. You know, if a woman is the breadwinner of the family. Wenn eine Frau die Person ist, die am meisten verdient in der Familie, ist das ein Problem. And if a man, you know, you see, because the breadwinner of the family should be Christ. Genauso, and wenn not der Mann anybody. Das meiste Geld in die Familie reinbringt, ist auch ein Problem. Because he is the source. Und deswegen dürfen wir nicht dafür sorgen, dass Menschen die Quelle der Familie sind. That word is not coming from the man, it's not coming from the woman. Weil der Reichtum kommt nicht von der Mann, von dem Mann oder von that's der Frau. That's what this place is telling us. Darum geht es hier. Amen. This word is when if you see it coming from you, then Satan will come in. Wenn du den Reichtum von there dir will kommen be siehst, fight. Dann wird es einen Kampf geben. There will be no, you know, not comparing yourself to your husband. Du wirst know? Dich mit deinem Ehemann husband vergleichen. Husband and wife fighting. Oder amen. Mit deiner Ehefrau vergleichen. Why? Because they see themselves as their source, as the source of the world. Uns wird Streit geben, weil man sich gegenseitig als die Quelle sieht. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, but thou shalt remember the Lord your God, for it is He that giveth the power to get wealth. It is He that give, you know, He is the source of your wealth. Er ist die Quelle deines Reichtums. Without His power, you cannot get that wealth. Ohne seine Kraft kannst du diesen Reichtum. That is why you are just a caretaker. Deswegen bist du einfach nur ein Verwalter. Is somebody getting something? Praise the Lord. Hallelujah. That He may establish His covenant, which He swear unto your father, as it is this day. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. A reminder of we, you know, a reminder of, you know, we choose to choose Him to be the head. Wir entscheiden uns, dass er der Kopf ist. Das ist Danksagung. That you choose Him to be the head. Dass er der Kopf of everything you are doing. Von allem, was wir tun. Besides the head. The head of the body, the head of the family, the head of your life, dass Jesus der Kopf der Familie the head of everything you are doing. Without the head, the body cannot live. You know that. Denn ohne den Kopf kann der Körper nicht leben. You know, have you seen somebody without head? Hast du mal jemand, der kopflos? Yeah, you have seen somebody without hand. Aber hast du schon mal jemanden gesehen, der keine Arm hatte? You have seen somebody without eyes. Oder vielleicht keine Augen hatte. Oh, we know without legs. Oder keine Beine. They're not without head. Was gibt kein Mensch, der keinen Kopf hat? Because without head, you cannot live. Ohne Kopf kannst du nicht leben. If Christ is not the head of the family, that family cannot nicht der live. Kopf der Familie, it's a matter of time that family is going to be destroyed. Eine Frage der Zeit, und diese Familie wird amen. Zerstört. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You don't need to look far to see how families have been destroyed today. Und dafür müssen wir nicht weit wegschauen, um zu sehen, wie Familien zerstört look werden. At marriages. Oder Ehen. Look at marriage everywhere. The divorce, separation. They are marrying today, they are divorcing tomorrow. And they are remarrying the next day. Why? Because you know, without Christ, you will marry 10 times, it's not enough. Ohne Christus wirst du 10-mal heiraten und es wird immer noch nicht die richtige Person sein. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. If He is not the head of that family, It's just a matter of time. Wenn Jesus nicht der Kopf der Familie ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Familie kaputt geht. Everything might be so, might look beautiful today in that family. Alles sieht heute vielleicht gut aus. It's a matter of time. Das ist eine Frage der Zeit. The Lord always gives us time to repent. Der Herr gibt uns Zeit, Buße zu tun. So also Satan always watch. He watches. Genauso beobachtet auch der Teufel. Amen. Mm-hmm. He will give you time. Er gibt dir Zeit. He gives you time. Er gibt dir Zeit. Amen. He always look at the time. Er schaut. He watches you and see the time. Er beobachtet dich und He schaut. He knows what you are doing. Er weiß, was du tust. He knows that you are postponing. Weißt du? Especially, you know, when you talk to people, they are postponing their coming to Christ. I just pity them. Besonders wenn du mit Leuten sprichst und diese Leute ihnen sagst, dass sie Jesus Christus akzeptieren sollen, aber sie sagen, nee, nächstes Mal. Dass sie das halt sozusagen verschieben. They are not ready. They want to think about it. Sie wollen nochmal darüber nachdenken, über ihre Errettung. As if I'm telling them to take anything of the flesh. We are talking about the spirit. Als ob ich ihnen vielleicht einen gebrauchten Kühlschrank gerade anbiete. Without the head, the body cannot live. Ohne den Kopf kann der Körper nicht leben. Just like Jesus said in John 15. Genauso wie Jesus in Without the vine, you cannot live. The branches cannot live. Ohne den Stamm können wir nicht leben. If he is not the vine, if he is not the head, to Wenn be the vine is to be the head. Wenn er nicht der Stamm ist, We can't do nothing without him. Können wir nichts ohne ihn tun. The vine means the head. Amen. Amen. Without the head, the body cannot live. Ohne den Kopf kann der Körper nicht leben. Look at Deuteronomy. We are still in Deuteronomy 19 and 20. And it shall be, if thou forget the Lord your God. If you forget the Lord your God and not remember him, amen. And walk after other gods. how do you walk off after other gods by not remembering the Lord? Wie gehst du hinter anderen Göttern her, indem du dich nicht an den Herrn erinnerst? If you can remember the Lord, wenn du dich an den Herrn erinnerst, ist das Erfolg. Amen. Amen. You can remember the Lord. It means you are obeying the voice of the Holy Spirit. Das heißt, du gehörst der Stimme des Heiligen Geistes. And it shall be, if thou do at all forget the Lord your God and walk after other gods. Amen. He's telling you that, you know, if you forget the Lord, you are going to walk after other gods. Wenn du den Herrn vergisst, wirst du hinter anderen Göttern hergehen. And you are going to serve them. Und du wirst ihnen dienen. Is somebody getting it? Once you forget Jesus, wenn du Jesus vergisst, you are going to go the other side. Wirst du auf die andere Seite. And that's why it's so good you remember him always. Deswegen ist es gut, dass du dich immer an ihn erinnerst. Be used to him. Amen. Gewöhne dich an ihn. And serve him and worship them. I testify against you this day that you shall surely perish. Satan has his own job. Der Teufel hat seine eigene Aufgabe. To steal, to kill and to destroy. John 10:10. Töten, zerstören. Johannes 10:10. Have his ministry. Er hat seine Gemeinde. The ministry of destruction. Die Gemeinde der Zerstörung. If you say no to Christ, wenn du Nein sagst zu it Christus, is automatic. Yes, to Satan. Sagst du ja zum Teufel? And you will be perished. Und du wirst zugrunde gehen. Amen. Amen. Because there is nothing good coming from Satan. Denn nichts Gutes kommt von Satan. As the nation which the Lord destroyed, verse 20, before your face, so shall you perish, because you would not be obedient unto the voice of the Lord your God. Praise the Lord. Hallelujah. Learn to be obedient unto his voice. Lerne seiner Stimme zu gehorchen. Amen. Amen. In Christ's world, we are all children. In der Welt von Christus sind wir alle Kinder. You remain a baby forever. Du bleibst für immer ein Baby. Continue to direct your life. Er leitet dein Leben weiter. He did not create you so that you direct your life. Er hat dich nicht erschaffen, damit du dein Leben selber leitest. Amen. Amen. He did not create you so that you choose for yourself. Er hat dich nicht erschaffen, damit du für dich selbst entscheiden musst. He created you so that you choose him, so that he chooses for you. Amen. Er hat dich erschaffen, damit du dich für ihn entscheidest und damit er von da an für dich entscheidet. Amen. Amen. We are all children before him. Wir sind alle Kinder für ihn. We are all parents before him also. Wir sind aber auch Eltern für ihn. Amen. Amen. We are parents before him. Wir sind Eltern für ihn. Do you know how many people looking forward unto you? Wissen Sie, wie viele Leute zu euch aufschauen? That are walking, do you know that are that see you? Die euch sehen. Do you know that are looking to you, towards you, and do you know that you know that they need your help. Do you know how many people? There are so Hilfe many. Brauchen. Viele Leute sind das. Amen. Amen. You might not know them. You might know some, and not even know some. Vielleicht kennst du einige, aber es gibt viele. The people that need you. Menschen, die uns brauchen. The Lord never gives us power without responsibility. Der Herr gibt uns niemals Kraft ohne Verantwortung. Once he gives you power, he gives you responsibility. Wenn er dir Kraft gibt, gibt er dir Verantwortung. With power comes responsibility. Mit Kraft kommt Verantwortung. You know when he called Moses. Moses was now responsible for the children of Israel. War Mose verantwortlich für die Kinder Israel. He's looking for somebody to go through. He can take. He can, you know, if you cannot even look far, close to you, your mother, your father, your brothers and sisters, they are there even for you to even preach to. Und das selbst in unserer eigenen Familie, das sind Leute, die zu dem wir predigen sollen, die uns gegeben worden sind, damit sie zu Christus kommen. Praise the Lord. Halleluja. And number three, we are all caretakers before him. Und wir sind alle Verwalter für ihn. Even if you are the biological parents to the children, you are still a caretaker. Selbst wenn du die, wenn du biologisch gesehen der Elternteil dieser Kinder bist, bist du dennoch nur ein Verwalter? It's like your money. Das ist wie dein Geld. You are just a caretaker of that money. Du bist ein Verwalter von diesem Geld. We just read that he gave you power to get that wealth. Wir haben gelesen, er gab dir die Kraft, diesen Reichtum zu erlangen. It means that money belongs to him. Das heißt, dieses Geld gehört ihm. Whatever he gives you, was immer er dir gibt, they belong to him. Das gehört ihm. He just tell you, take care of them. Er sagt einfach nur, du sollst darauf aufpassen. You know, when he created Adam, Adam he created, before he created Adam, he created the garden of Eden. Vorher den Garten Eden erschaffen. And he equipped it. Und hat ihn ausgestattet, diesen Garten. Amen. He equipped it. Ausgestattet. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why when Jesus comes into your life, he always comes with his own properties. Wenn Jesus in dein Leben kommt, kommt er mit seinem eigenen Besitz. He never comes empty-handed. Er kommt niemals mit leeren Händen. And he equipped you. Und er stattet dich aus. Amen. Amen. So also, if Satan comes, Satan also equips people. Der Teufel stattet Leute auch aus. Amen. Mm. Again, just like your money and your properties. Und Besitz. The true owner is Christ. Der wahre Besitzer ist Christus. You better allow it to be Christ. Lass lieber zu, if the true owner is not Christ, the true owner will be Satan. Der wahre Besitzer nicht Christus, none of us own anything here on earth. Niemand gehört irgendwas hier. Is somebody getting it? Mm-hmm. And that's why once you die, wenn wir sterben, you'll never take anything alone. Können wir nichts von diesen Sachen mitnehmen. Everything, your account remains. Das Konto bleibt zurück. Your shoe. Deine Schuhe bleiben zurück. Shoe. Deine schönen Schuhe. Yeah, you know, beauty. A lot of beautiful things. Your handy. You know, that you value so much. So wertschätzt. You never take it along with you. Es geht nicht mit dir mit. It means that will help you to know that you are just a caretaker. Das zeigt dir, dass du einfach nur ein Verwalter bist. Amen. Amen. If you don't know allow the Christ to be the true owner of all your properties, Satan will be the owner of them. Weil wenn Christus nicht der Eigentümer dieser Dinge ist, wird der Teufel der Eigentümer dieser Dinge sein. Let us go to Colossians 1. Praise the Lord. Colossians 1. Try Ralph, you will help us to read verse 12 of Colossians 1. Colossians 1, verse 12. Praise the Lord. Hallelujah. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Give thanks unto the Father, which hath made to be partakers of the inheritance of the saints in light. He said we are to give thanks to him. Wir müssen Dank sagen. Amen. Amen. Our Thanksgiving Day is a reminder. I'll say thank you always. Eine Erinnerung daran, dass wir uns immer bedanken sollen. Without Christ, we cannot be delivered into his kingdom. Ohne Christus können wir nicht in sein Königreich hineinversetzt werden. We cannot inherit his property. Wir können seinen Besitz nicht erben. Amen. Amen. Inheritance. You know, we inherit his properties are our inheritance. Sein Besitz ist unser Erbe. And that's why you know you don't work for inheritance. Deswegen, du arbeitest nicht für ein Erbe. You just accept it. Du akzeptierst that's why you believe. Deswegen that's how you have it. So hast du es. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son. Amen. Amen. In whom we have redemption through his blood. Not the song that we sang today. Amen. Even the forgiveness of sins. Who is the image of the invisible God. The firstborn of every creature. Praise the Lord. Hallelujah. The firstborn of every creature. Jeder Schöpfung. Amen. Amen. You know, Christ is the firstborn. Christus der Erstgeborene. Amen. Amen. For by him we are all things created, that are in heaven and that are in earth. You know, the firstborn of every creature. Der Erstgeborene von jeder Schöpfung. He has been there from the beginning. Er war von Anfang an da. Amen. Amen. He said, in the beginning was the Word, am Anfang war das and the Wort. Word was with God. Das Wort war he war is bei the Gott. Firstborn. Erstgeborene. Amen. He has been there from the beginning. Er war von Anfang an da. And he is the firstborn of resurrection. Und der Erste der Auferstehung. Amen. Mm-hmm. You know, there's nobody that have ever resurrected das like Jesus niemand, Christ. Der so auferstand he's the firstborn. Jesus, erste. And that's why we are able to be resurrected today. That's how we are able to be delivered from the old today. That's resurrection. Aus dem Alten, das Neue, das our Auferstehung. Resurrection is not you die and you wake up. Resurrection is you have been delivered from the present evil world. Auferstehung heißt, dass du errettet wirst aus der gegenwärtigen bösen Weltzeit. You know, Mary and Martha, amen? That of Lazarus. He said, I am the resurrection and the life. Remember that. Yeah. Amen? Amen. He's talking about your salvation. You were once dead, but now you are alive. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You were once dead and now you are alive. Genau talking about Lazarus, right now. Du warst tot, aber jetzt bist du wieder lebendig. That's why heaven is from here. Amen. Amen. Der Himmel hier an. Praise the Lord. Amen. In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sin. Verse 15. Who is the image of the invisible God and the firstborn of every creature? The image of the invisible God. No one has seen God, but people have seen Jesus Christ. Niemand hat Gott gesehen, aber Leute haben Jesus Christus gesehen. Peter, John, you know, they asked the son Jesus Christ. Jesus gesehen, when he came here. Als er hingekommen amen. Ist. The invisible. Amen. He's the image of the invisible God. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren and that's Gottes. Why to believe, to come to the true God, it has to be through Jesus. There is no other way. Durch Jesus Christus he is the image of the invisible God. Denn er ist das Abbild des he is the only example of the true God. Er ist das einzige Ebenbild. Somebody getting something. Mm-hmm. The only example of the true God. Das einzige Abbild des Gottes. What he did not do, God never do it. Das, was nicht getan hat, tut Gott nicht. Amen. What he did not do, God. That's how, if you want to know the true God, you know Jesus. That's how you know the true God. Wir kennen den wahrhaftigen Gott durch Jesus Christus. You go to Christ. Once you know Christ, you know the true God. Dann kennen wir den wahrhaftigen Gott. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 16. For by him we are all things created. That are in heaven and that are in the earth, visible and invisible, whether they be throne or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this place should make you help you to rejoice. Diese Stelle sollte uns helfen, that is no longer about me. Das nicht mehr it means there is no stress. Das heißt, that means if things work or not, it's not my business. Is somebody getting something here? If it work or not, if people laugh at you, they laugh at Jesus. Leute mich auslachen oder nicht, wenn sie es tun, lachen. I don't know if somebody is getting it. Amen. If you can understand here, everything created by him and for him. It means you are not just there. It's not about you at all. That's why you should not see you, you see him. Amen. Amen. You know, if you can see him, when people are even making fun of you, laughing at you, or saying one thing or the other against you, instead of being angry with them, you will even love them and pray for them. Amen. Amen. The love, the Holy Ghost will help the love of Christ to be shed in your heart towards them. Der Heilige Geist hilft dir, dass die Liebe Gottes in dir ausgeschüttet wird, damit du sie lieben kannst, so wie der Herr es möchte. If you look at Stephen, you know when they were killing him, they were stoning him. Am Steinigen waren. Amen. He said, "Forgive them, for they don't know what they do." You know, somebody in pain, for example, can. He said, forgive them, for they, you know, people are just laughing at you, cannot even say that today. Und du, they are making fun of you, cannot say that. Macht sich einfach nur lustig über dich und du kannst das nicht sagen. Are you getting it? Yeah. You know somebody that they were stoning to death, they killed this man. Zu Tode gesteigert. And he said, forgive them, for they don't know what they are doing. Aber er sagt, vergib ihnen. Why? Because his focus was so much on Christ. Weil er konnte sagen, weil sein Fokus so krass auf Christus but war. You that people are just making fun of. Aber bei dir, man macht sich eigentlich nur lustig. They are doing one thing or the other. Oder man so you. Akzeptiert dich nicht. They are not killing you. Sie töten dich nicht. They are not stoning you to death. Sie steinigen dich nicht. And you cannot say, forgive them, Lord, for they don't know what they aber are doing. Aber dennoch kannst du nicht sagen, vergib ihnen, Herr, denn sie wissen nicht, was sie tun. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. If you see Jesus, you forgive and forget. Wenn du Jesus siehst, wirst du vergeben und vergessen. Amen. Amen. If you can see Christ, you will forgive. Wenn du Christus sehen kannst, wirst du vergeben. Unforgiveness is Satan's weapon. Unvergebenheit ist die Waffe des Teufels. You see, you know, those that we know, I don't know if I'm able to talk about it. Let me see. There's a place. Let us go to a place. Praise the Lord. Hallelujah. Lord wants me to quickly talk about unforgiveness. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. That's a place I want us to go to. Go to Mark 11. Marcus 11. Yeah, he's asking about, you know, I know that, you know, doing something to please, to get something from God is under law and not under grace. Etwas zu tun, damit man von Gott etwas bekommt, ist Gesetz und nicht Gnade. Look at what Jesus said here. Schaut euch an, was Jesus hier sagt. From verse 20. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. You are designed to function from the root. Du wurdest erschaffen, um von der Wurzel aus zu Jesus spoke to the root. Jesus hat zur Wurzel von denen gesprochen. Not just the branches, amen. Or the fruit. Fruit. He always speak to the root. Er spricht learn immer zu der Wurzel. To do things from the root. Lernt Ding von der Wurzel aus. The root of whatever problem that you don't want to be there. Amen. Die Wurzel von Dingen, die verschwinden sollen. And Peter calling to remembrance said unto him, Master, behold the fig tree, without corset, is withered away. Amen. Amen. And Jesus answering said unto them, have faith in God. Have faith in God. Hab Glaube an Gott. Believe the word you speak. Glaube an das Wort, was du because sprichst. What you speak is God. So was wir sprechen ist Gott. No, Jesus spoke. Jesus hat gesprochen. And what he said came to pass. Was Jesus gesagt hat, ist zustande gekommen. And because he never speaks, whatever he releases God. Was immer er freisetzt, he releases Gott, himself. Er setzt sich selbst frei. That's why also God children, whatever is coming from us is Christ. Genauso wie bei uns Kindern Gottes, was immer wir sprechen, ist Christus. And you know, we do not don't allow the outside to tell you otherwise. Und lass dir das von niemandem ausreden. Amen. Amen. Don't walk by what you see. Wandel nicht bei dem, was du siehst. Amen. Because the outside we want to tell you that what you said did not work. Das Äußere will dir sagen, was du gesagt hast, das funktioniert. If you just understand the story of the fig tree here. Wenn wir die Geschichte vom Feigenbaum sehen. It was the next day that the root was dried up, not immediately. Verflucht und nicht war die Wurzel verdorrt und nicht am gleichen. Amen. It was immediately as he caused it. But to see it with your physical eyes, es mit deinen physischen Augen it takes zu sehen, time. Das braucht sometimes Zeit. It can take months, it can take years. Manchmal kann es Monate oder Jahre dauern. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. And Jesus answering said unto them, have faith in God. Have faith in whatever you say. Hab Glaube an das, was du sagst. What you when once you speak to them, they are bound, they are to obey you. Why? Because of the Christ in you. Müssen die uns gehorchen wegen Christus in uns. Why? Because you release what you have in you. Denn wir setzen das frei, was in uns ist. Amen. Mm-hmm. The Spirit gives life. Der Geist gibt Leben. The flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. What you release give life to whatever is dead. Was wir freisetzen, schenkt dem, was wir sprechen, zu dem wir sprechen, Leben. There is, you know, you don't pray without the word, without seed. Wir beten nicht ohne Samen. It's not water without the seed. Es ist nicht Wasser ohne Samen. Are you getting it? All believers pray. I don't worship auch. As they pray. Götzendiener but they don't beten pray auch. With the seed. Aber sie beten nicht mit dem Samen. Amen. Amen. We have Christ as the seed that we pray. Jesus der Same ist das Wort, was wir beten. And guys, so once we release anything, it must surely come to pass because he said the word that I speak unto their spirit, their life. You are releasing something. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart. Why? Because what you see, what you feel, what you smell, what you taste, the five senses will make you doubt. Die fünf want to make you doubt. Wollen dich zum Zweifeln bringen. You know, if you pray that your hand is healed and you are still having pain, you know, your body is still speaking to you that it didn't work. Wenn du in deinem Arm Schmerzen hast und für ihn betest und dein Arm tut immer noch weh, dann will dein Arm dir sagen, dass dein Gebet nicht funktioniert hat. Jesus said, you never doubt in your heart. Aber Jesus sagt, wir sollen niemals in unserem Herzen zweifeln. You are to be like that, you know, centurion man. Du musst wie der römische Hauptmann that sein. That says, speak the word only, my servant is healed. You don't need to go there. Du musst nicht dahin kommen. You don't need to go there. Du musst nicht dahin kommen. He said, I am a man of authority. Ich bin ein Mann mit Autorität. If I say to this go, he goeth. Ich weiß, if I say to this come, he cometh. Wenn ich spreche, dann gehorchen die Leute. You know, though is this the physical. Auch wenn es etwas physisch but ist. I know that of the spirit, you are in charge of the spirit, weiß ich, Christ. Dass, wenn es um das Geistliche geht, hast ist du somebody, Autorität. Well, Jim, now you as God's children, you are in charge of the spiritual world. Und genauso als Kinder Gottes sind wir in Kontrolle der geistlichen Dinge. That's why I said greater work. We go there later. Greater work are you going to do? Deswegen praise the Lord. Wir werden größere Werke vollbringen. But shall believe that those things which be said shall come to pass. He shall have whatsoever he said. Amen. Amen. If you believe it, you are going to have it. Wenn wir das glauben, werden wir das auch haben. You believe, that is how you have. Wir glauben, so haben wir das. It's not by working, that is how you have. Nicht indem wir arbeiten, believe, by believing. Wir glauben. Amen. Amen. Therefore, I say unto you, whatsoever you desire when you pray, you believe. He said, when you pray, you believe, and not when you see, you believe. Und nicht das, wenn wir sehen, glauben wir. Is somebody getting something? Mm. He did not say, when you see, you believe. If you pray, you believe. If you are having pain, any part of your body, and you pray, you believe. And know when the pain is not there, you believe. Wir glauben nicht erst dann, wenn der Schmerz weg ist, sondern wir glauben schon vorher. Amen. that you receive them and you shall have them. That's how you have them. Und amen. Haben die Dinge. And when you start praying, that's where we are going to. Forgive if you have ought against any. Unforgiveness is weapon. Is satanic weapon. Und hier steht, dass wenn wir beten, sollen wir halt vergeben, weil das die Unvergebenheit ist eine teuflische Waffe. It is, you know, unforgiveness is a destroyer. Unvergebenheit ist ein Zerstörer. It will destroy you. Mm. You know, the people you don't forgive, they will just be eating ice cream, eating puri. Die Leute, die du nicht vergibst, they are just enjoying their life. Who is suffering? Aber leidet darunter. Who has grudges? Who is living in bitterness? Wer ist in Bitterkeit? You know, until your heart destroys you, you can never be destroyed. Es ist die Person, die nicht vergeben kann. Dein eigenes Herz zerstört dich sozusagen. The Bible said a married heart does good more than a medicine. Die Bibel sagt, dass ein fröhliches Herz besser als Medizin ist. A forgiveness heart is not a married heart. Aber ein Herz voll von Unvergebenheit ist Gift. A heart that is full of what they said to me, what they are doing to me, why do they hate me, how they are not there for me. It's not a forgiving heart. Ein Herz, was die ganze Zeit fokussiert ist auf das, was sie Leute a forgiving heart is the heart that see Jesus. Und nicht machen. Und voll von Bitterkeit ist, dass da ist nicht Christus. Praise the Lord. If you have aught against any, that your Father also, which is in heaven, forgive you your trespasses. If you do not forgive, neither will your Father. You know, it's not your Father. It's not about your Father. It's now about Satan. Es geht nicht um deinen Vater. That you have his own weapon. Denn er hat dir schon vergeben. Aber es geht um den Teufel, den du einlädst, wenn du mit seinen Waffen spielst. It's are you getting it? It's not about your father. Es geht nicht um deinen Vater. Jesus has solved the part of your father. Denn Jesus hat den Teil mit deinem Vater erledigt. Du bist gerecht und akzeptiert vor ihm. Amen. Amen. And that's why now it is forgiven because you have been forgiven. Aber wir sollen vergeben, weil uns Vergebung geschenkt wurde. Amen. Here yeah, it's not about your father because Jesus has solved it. But you know, once you have whoever you have his property, we surely come for his property. Wenn wir den Besitz des Teufels haben, wird der Teufel auch wegen seinem Besitz bei dir anklopfen. He will destroy you. Er wird dich zerstören. You will not enjoy it at all. You will das not like it. Gefallen. Amen. Mm-hmm. Allow that place that is full of unforgiveness, bitterness, hatred of the past, what the people have done to you, or what you know. You allow that very place to be full of Christ. Mm-hmm. Lass zu, dass dieser Ort, your first love. Dieser schwarze Amen. Ort, der voll von Unvergebenheit, Hass, Bitterkeit und sonstigem ist, dass er eingetauscht wird durch das Blut von Jesus Christus, durch die Liebe von Jesus Christus. You know how many times you have offended him. Weil let upon all. So oft haben wir den Herrn gekränkt. How we disobey him. Haben wir ihn missachtet. Amen. Aber dennoch liebt er uns. Why do you want to be different from your father? Why do you want to be different from him? Weshalb wollen wir anders handeln als Amen. Er? Amen. We should never love to be different from him. Wir sollten es nicht genießen, anders als er zu sein. Amen. Our prayer should be, Father, help me to live the life you want me to live. Wir sollten sagen, Vater, hilf mir, das Leben zu führen, was du für mich hast. Those you want me to forgive, help me to forgive them and not even remember them. Den ich vergeben soll. Und forgiveness, das zu vergessen, was ich vergessen soll. Is what you cannot. You can't. You know, it's like opening the door for the snake to come into your house. Es ist, als ob du snake. Einer Schlange die Tür öffnest für dein Haus. Amen. Amen. It's like opening. You know, no. I don't like snake. I don't know if someone who likes snake yet. Maybe Tanya. Nice. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we will not open our door for snake to come in, but we will open the door for forgiveness to be there. Wir lassen, würden niemals zulassen, dass eine Anaconda in unserer Küche wohnt, aber dass Unvergebenheit da ist, das ist in Ordnung. Praise the Lord. Hallelujah. He said, where envy and strife is, there is every evil work. Wo Eifersucht und Streit herrscht, da ist auch Raum für jedes andere üble Werk des Teufels. Because Satan walks through your mind. Weil der Teufel arbeitet durch If your mind is full of unforgiveness, it belongs to Satan. Wenn unsere Gedanken voll von Unvergebenheit sind, gehört das dem Teufel. And he will surely do his job. Und er wird sein Werk tun. Amen. Amen. Don't allow his grace to be in vain Lass in your life. Lass nicht zu, dass seine Gnade vergeblich ist in deinem Leben. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Back to Colossians, please. Colossians 1. Colossians. Quickly read it to 23. Amen. Amen. Verse 16. For by him we are things created that are in heaven and that are in earth. If you can understand here very well, you will forgive people. Wenn wir das verstehen, dann werden wir Leuten vergeben können. You know that it's not about you. Wir werden wissen, dass es nicht that whatever they did to you, they did it to Jesus. Das, was immer sie uns and that will help you to even forgive them. Haben sie Jesus angetan. Amen. Amen. That whatever they trust, whatever, if even, you know, when people are gossiping about people, Leute, and you know that they are talking about you, and people are offended. God's children should never even be offended. Und sie über dich lästern, dann sollst du dir das nicht zu Herzen nehmen. If you are offended, you will be angry with the people. Aber wenn du das zu Herzen nimmst, wirst du wütend auf die Menschen sein. Instead, love them. Stattdessen liebe sie. Because you know they don't even know what they are Denn doing. Sie wissen nicht, was sie tun. No one can fight Jesus. Weil sie können nicht wissen, was sie tun, weil niemand mit klarem Verstand sich gegen den Herrn auflehnen würde. You cannot fight the Lord. Du kannst den Herrn nicht bekämpfen. Because you know, who fights you, fight the Lord. Weil who gossip bekämpft, about you, gossip about Herrn. The Lord. Wer über dich lästert, lästert über den he Herrn. He said everything created by him and for him. Denn alles wurde für ihn und durch ihn erschaffen. And you are but you're a child of God that depends on Christ. Ein Kind Gottes, was sich auf den Herrn You are against that person. Und du bist gegen in one Person. Way or the other. It means you are fighting the Lord. Das heißt, du bekämpfst den Herrn. The results you will not like. Und die Ergebnisse werden dir nicht gefallen davon. That's why we have to repent. Und deswegen müssen wir Buße tun. Let us get out of it. Amen. Wir müssen Buße tun, um da rauskommen. We cannot fight the Lord. Denn wir können den Herrn nicht bekämpfen. He said, whether they be throne or dominion or principalities or powers, all things were created by him and for him. Verse 17. And he is before all things. And by him all things are consist. You can see that it's not about you. Wir können sehen, dass es that will take the stress out of you. Das nimmt den Stress von uns weg. You know everything we want to do this, I want to be great, I want to be famous, it is not about you. It is about Christ. Es geht nicht dich, es geht Christus. And because if you see, you know the Lord people are carrying is so heavy. Die Last, die Leute tragen, ist so schwer. What we want to become, what are we want to make our family proud, our mother proud, our brothers and sisters proud. Let it be Jesus making them proud. Dass Lord will be so light for you. Dass du erkennst, dass es darum geht, dass Jesus Christus stolz ist. Amen. Dann ist diese Last auch weg. Amen. Amen. And he is before all things. And by him all things consist. And he is the head of the body. The head of the body. The church. Who is the beginning, the firstborn from the dead. Praise the Lord. Hallelujah. The firstborn from the dead. Because we are also born from the dead. Denn wir sind auch geboren von den Toten. If he were not, if he was not born from the dead, we could have not been born from the dead. Wäre er nicht von dem Toten geboren, wären wir nicht von den Toten geboren. Amen. He is the first. Er ist der Erste. Then we not follow. Und wir sind ihm nachgegangen. We are born from the dead. Geboren aus den Toten. Praise the Lord. Hallelujah. That's our salvation. Amen. That in all things he might have the preeminence. For it pleased the Father, verse 19, that in him should all fullness dwell. Verse 20, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. Praise the Lord. Hallelujah. By him I say, whether there be things in earth or things in heaven. 21. Tania, help us to read 21. Auch euch, die ihr ernst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt. Jenny, not Jennifer, help us to read verse 20. 22, sorry. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen. Praise the Lord. And you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled. That is talking about renewal of the mind. Es geht um die Erneuerung der Gedanken. He said, in your mind you were once wicked. Wir waren unserem, Gedanken because you never chose it. You never considered him. Wir haben uns nie an ihn erinnert. A wicked mind never considered Jesus. Bösartige Gedanken erinnern sich nie an he Jesus. He never put Jesus in the right position. Sie that's a wicked mind. Geben Jesus nicht den gebürtigen Platz. He will choose the flesh and reject and ignore Christ. Diese Gedanken, diese Seele wird sich immer gegen den Herrn entscheiden und für you das know, Fleisch. He said, are you that we are sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works? Yet now hath he reconciled. Amen. Amen. 22. In the body of his flesh, through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight, if you continue in the faith, grounded and settled, and being not moved away from the hope of the gospel, which you have heard and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We are caretakers before him. Wir sind Verwalter für ihn. In Luke 16, verse 12. Lukas 16, Vers 12. Luke 16, verse 12. Lukas just 16. Verse 12 of Luke 16. Verse 12. And if you have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? What you have is not them, they don't belong to you, they belong to him. Was it's another man's thing. Es gehört nicht uns, es gehört jemand anderem. And if you are not faithful with another man's thing, wenn wir nicht treu sind, den Dingen von einem how anderen, can he, how can you have your own? How can wir he give eigenes you haben? Yours? Wer kann er uns unser eigenes geben? Praise the Lord. Alleluia. And he also said we have been tried through other people's things. Und er sagt auch, dass wir geprüft werden durch die Dinge von jemand anderem. We have been tried through, you know, whatever you have don't belong to you. Was immer wir haben, gehört uns nicht. You have them for a test. Du hast das alles für einen Test. Your salary, you have it for a test. Unser Gehalt haben wir als Probe. Whatever you have them for a test. Alles, was wir haben, haben wir als Prüfung. You don't even have what belongs to you yet. Denn wir haben noch nicht das, was uns gehört. That's why he said, eyes have not seen what the Lord has prepared for those that are loving. Deswegen sagt der Herr, die Augen haben noch nicht gesehen, Augen haben noch nicht gesehen, was der Herr für die vorbereitet hat, die ihn lieben. Somebody get in it. Amen. Amen. Amen. We are being tried as caretakers. Wir werden geprüft als Verwalter. He sees you how you take care of things. Er schaut sich an, wie wir Dinge verwalten. How you choose him to be your number one in everything. Wie wir uns für ihn entscheiden, die Nummer 1 zu sein. You know, some of us in our money, he's not number one. We don't allow him to be number one. Und bei uns vielen ist es leider so, dass wir nicht zulassen, dass er unsere Nummer 1 ist. But in, okay, to take care of me, to give me money, I want him to be number one. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass er mir Geld gibt, dann ist er die Nummer 1. To be healed, I want him to be number one. Wenn es um Heilung geht, dann möchte er auch, dass wir but die Nummer 1 sind. But do not to be there for him. Aber wenn es darum geht, für Jesus da zu sein, I will not be number one. Da kann ich nicht die Nummer 1 sein. Amen. Amen. You see other people, you know, you see what you have as its own thing. Du siehst, was du hast als sein Besitz. You know Colossians 3. Kolosser 3. Let's go to Colossians 3 so that I get it better. In your places of work. You are not working for man, you are working for Christ. An unserem Arbeitsplatz arbeiten wir für Christus und nicht für Menschen. Amen. Amen. Your money is not, does not belong to you, belong to Christ. That's how Satan cannot even touch it. Deswegen kann der Teufel das nicht angreifen. If not, no money is too big for Satan to still kill and destroy. Weil sonst, wie viel Geld du hast, der Teufel wird damit dennoch spielen können. Amen. There is no money too big for Satan to steal. Kein Geld ist zu groß, was er stehlen nutzen kann. No money is also too small for him to steal. Amen. Kein Geld ist zu klein, damit er es nicht stehlen kann. You are working, you work for the Lord and not for man. Und nicht für Menschen. And reward comes from the Lord and not from man. Und die Belohnung kommt vom Herrn und nicht von Menschen. That woman you are working with, that man you are working with, it is not that man. You are working for the Lord. Du arbeitest nicht für den Menschen. Colossians 3:23. And whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. See that you are working for Jesus. Erkenne, dass du für Jesus arbeitest. And the money that is being paid by whoever to you is coming from Christ. Und das ist Geld. That's how Satan cannot even steal it. Der Teufel auch nicht stehen. Any money you believe is coming from your chef, your boss, your man, that man is going to be stolen by Satan. Aber wenn wir Menschen als die Quelle sehen, dann wird der Teufel auch von Menschen stehlen. Is somebody getting it? Mm-hmm. Because your boss did not defeat Satan. Aber dein it's only Christ chef that defeated hat den Teufel him. Nicht besiegt. Nur Christus hat das getan. Amen. Amen. He wants us to change the way we see things. Er möchte, dass wir how we take things, unsere Perspektive so that he can live in us and live through damit us. Damit er durch uns in uns leben kann. Amen. Amen. And that is how you can take care of those things. Und so kannst du auf diese Sachen auch aufpassen. Imagine if Jesus that you are even cleaning for. How beautiful you will clean those places. Stell dir vor, dass du bei Jesus zu Hause putzt. Wie vernünftig würdest du dann putzen? Amen. But if you believe you are cleaning for man, you know, you just make it, yeah. Aber du glaubst, dass du für Menschen putzt, dann lässt du ein paar Sachen übrig und lässt sogar vielleicht sowas mitgehen. But if it is Christ, amen. Praise the Lord. If you believe it's Christ, you know everything of Christ. You just say, Daddy. Then he will even give you strength to do that. That very good job. Die Kraft geben, diese Arbeit vernünftig zu machen. Amen. Because he will be the one doing the job. Denn er wird derjenige sein, der die Arbeit tut. Whatever you are doing for him, you are not the one doing it. He is the one doing it. Tun. Through you. Amen. And for him. Amen. And that's why it makes your job easier for you. Deswegen macht es auch die Arbeit dann leichter. You know, some of us see our job so difficult. Denn eine von uns, für uns ist die Arbeit if you see Qual. Christ, it will never be difficult. Aber wenn wir Christus sehen, wird es keine Qual. That's why he said, come unto me, all you that have, you know, that are you know, I'm heavily laden. He said, come unto me. If you can see me, that job will be light because I will be the one walking. Wenn du mich siehst, dann wird diese Arbeit leicht sein, weil ich derjenige bin, der dann durch dich arbeitet und nicht du. Praise the Lord. Amen. We are parents to our children. Wir sind Eltern für alle Kinder. Especially when we are chosen to take care of them. Besonders wenn wir auserwählt worden sind, auf sie aufzupassen. Praise the Lord. Amen. See Christ as the mother of that child. The Christ in you. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, did you do your homework? Hast du eine Hausaufgabe? Genesis 37. I said you read it. Mose, we are not going there. Amen. Amen. And also 1 Corinthians 13. Und I don't know. 13. How many of you? Praise the Lord. Amen. Amen. Please learn to go there. Amen. Because the Holy Spirit is always involved in whatever we are doing. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit can only work where Christ is. Der Heilige Geist kann nur da arbeiten, wo Christus ist. He can only work where Christ is. Er kann nur da arbeiten, wo Christus ist. If you see yourself working for Christ, then the Holy Spirit is involved. Wenn du erkennst, dass du für Christus arbeitest, dann ist der Heilige Geist am Werk. If you see yourself, that if you see Christ, take the one taking care of those children, whoever they give you to take care of, then the Holy Spirit is involved. Wenn du Christus siehst als derjenige, der auf diese Kinder aufpasst, auf die du aufpassen sollst, dann ist der auch involviert, der Heilige Geist. They might bring somebody to you to teach. Sie bringen dir vielleicht ein Kind, was du, auf das du aufpassen sollst. You have to see Christ teaching that person. Du solltest Christus. And not you teaching that person. That's how the Holy Spirit is involved. Belehrt. In John 16. When Jesus introduced the Holy Spirit to us. Als Jesus den Heiligen Geist uns vorgestellt hat. Amen. He said, the Holy Spirit will reveal things of me to you. Der Heilige Geist wird euch Dinge von mir offenbaren. Because the Holy Spirit is my spirit. Weil der Heilige Geist mein Geist ist. Praise the Lord. Halleluja. The Holy Spirit work under grace. Der Heilige Geist arbeitet unter Gnade. Under the law, he's never there. Unter dem Gesetz ist er nicht dabei. Under law, you are the one working. Unter dem Gesetz bist du derjenige, der arbeitet. He worked for the Spirit. Er arbeitet für den Geist. Amen. Amen. You know, parents for children. Kinder für Eltern für Kinder. See Christ taking care of your children. Erkenne, dass Christus auf deine Kinder aufpasst und sie erzieht und nicht du. See Christ as your parents and not you. Dass Christus ihre Eltern sind und nicht du. That's how, anywhere they are, you are not afraid of of anything happening to them there. Dann hast du auch Vertrauen auf Christus und hast keine Angst, wenn sie irgendwo hingehen. You know, if there's problem anywhere and they know that they are not even at all. Wenn es ein Problem gibt und sie nicht and there's a news that there is problem. Und du hast das Problem. If you know that, if you have made them understand that their parents is Christ. Wenn du ihnen auf den Weg mitgegeben hast, dass ihre Familie Christus ist. And you yourself, you know within you that their parents is Christ. Und du selber auch weißt, dass ihre Eltern Christus sind. Christ is everywhere. Das ist der Herr. Though you are not there. Obwohl du nicht da bist. Amen. Amen. And he's there with them. Er ist da mit diesen Kindern. With those children. Mm-hmm. Amen. And he take care. Und er passt auf. All you need to do is say, thank you, Father. You know how to take care of your children. Du weißt, du auf deine Kinder achtest. Praise the Lord. Amen. So also our brothers and sisters. Genauso wie mit unseren Brüdern und Schwestern. Amen. How we are going to see them. Wie wir sie sehen. That we see them, that we submit them to Christ. Dass wir sie Christus übergeben. And that's how when they are anywhere at all. Egal wo sie sind. You know that they are, the Christ in them is in charge. Weißt, dass Christus in ihnen. If they don't have Christ, the message you have been speaking to them, the Holy Spirit is there to help them. Praise the Lord. Um ihnen diese Botschaft in die Erinnerung zurückzurufen. The Holy Spirit works for the spirit and not the flesh. Der Heilige Geist arbeitet für den Geist, nicht für das Fleisch. Praise the Lord. Halleluja. It's like blessing the house of Christ. Es ist so wie das Haus von Christus. It should be By grace and not by law. Es sollte durch Gnade sein und nicht durch Gesetz. Amen. It should never be by force. Es sollte niemals durch Zwang sein. It should never be by flesh. Es sollte niemals durch Fleisch sein. Let it be by grace. Dass du das durch That's Gnade where you have victory. Nur dann wir Sieg. That you love it. You love to do it. You just love to do it. Dass wir das einfach lieben, das zu tun. And you know how difficult it is to love to do something like that. Wisst ihr, wie schwierig es ist, das zu lieben, das zu tun? You learn it. You learn to love. Zu lieben. You learn to love what he loves. Du lernst das zu lieben, was er liebt. Amen. Amen. You just learn to love it. Du lernst das zu Amen. Lieben. We are not born to love. We are not born to know. We are not born to know Christ. Wir wurden nicht geboren, Christus When we were born, we did not know Christ. Als wir geboren wurden, sind kein Christus. Because our parents did not know Christ. As you know Christ today. Nicht so kannten, wie wir ihn heute kennen. That's why sometimes I'm even jealous of your children. Deswegen bin ich manchmal sogar Because I know that the children coming. Weil ich weiß, dass die Kinder, die danach Amen. Kommen. They will be different. Sie werden anders sein. Amen. Even from the world, they will be filled with the Holy Ghost. Sie werden schon vom Mutterleib angefüllt mit dem Heiligen Geist. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. From Amen. The womb, the Holy Ghost is already there. Ist der Heilige Geist schon da? Amen. Amen. Because you are already covered with the Holy Ghost. Weil ihr schon umgeben seid vom Heiligen Geist. Praise the Lord. Hallelujah. Remember Mark 11. Where Jesus said, for my sake and the kingdom's sake. Wo steht das? Mark 10. Um seinetwillen, um des Königreiches willen. For my kingdom's sake. Um des Königreichs willen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You love to be there for his kingdom. Wir lieben es, da zu sein für sein Königreich. You love to give everything for his kingdom. Wir lieben alles zu geben für sein Königreich. Amen. Amen. That is how you have victory. So haben wir Erfolg. If you are doing it by law. If you are doing it, it's like 1 Corinthians 13. He says, if you give your body to be born, it profits you nothing. But he wants you to give your body to be born. He wants you to. He said you are to hate yourself. Amen. He said you are to hate everything. Amen. He wants you to give your body to be born, but not without him. Aber nicht ohne ihn. That he is the one doing, that he is the doer. Dass er der Macher ist. Amen. Amen. And not you. Und nicht du. Unbeliever, they don't do the same thing like you. They profit them nothing. Wenn Ungläubige das Gleiche machen wie du, wird es ihnen nichts ist. If they give their body to be born, profit them nothing. Wenn sie ihren Körper hergeben, But if you give your body to be born, because it is Christ, it profits you. Wegen Christus. You see the difference. Bringt es hier etwas. Praise the Lord. Hallelujah. Because it is. About him. Weil es um ihn geht. Amen. Amen. The Holy Spirit is the Spirit of truth. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. In another word, the Spirit of Christ. Der Geist von Christus. Remember John 14:6. Johannes 14:6. Christ is the truth. Christus ist die Wahrheit. Amen. Amen. And in John 16, he called the Holy Spirit the Spirit of truth. Nennt er den Heiligen Geist den Geist der Wahrheit. Amen. Amen. He said, I am the truth. Ich bin die Wahrheit. The life, the truth, and the way, the truth, and the life. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. That is John 14. Johannes 14. Then in John 16, he said, the Spirit of truth. Der Geist der Wahrheit. We come. Wird kommen. Amen. Amen. That will help us in all ways. That is his own spirit. Das ist sein eigener Geist. It is his spirit. Das ist sein Geist. And that's why there's nothing like Christ without, there's nothing like the Holy Spirit without Christ. Deswegen gibt es den Heiligen Geist ohne Christus nicht. Is somebody getting it? Because it is his own spirit. Das ist sein so Geist. If you are talking about the Holy Spirit, if it Heiligen is spricht, not connected to Christ, then it's demonic. It's not Christ. Ist das nicht Christus? That is not the true Holy Spirit. The true Holy Spirit is with Christ. Because it is the Spirit of Christ. That is the Geist von Christus ist. That's not living you and you live in him. Dieser lebt in dir und du in ihm. In both sides. Praise the Lord. Hallelujah. When David was about to depart from this world, kurz vor David diese Welt verlassen hat, he left inheritance for Solomon. Hat ein Erbe für seinen Sohn zurückgelassen. Amen. Amen. You know, people want to leave wealth for their children. Leute wollen ein Erbe, Reichtum hinterlassen für ihre Kinder. I really love Christ's ways. Aber ich liebe die Wege von Jesus. I love his kingdom so much. Ich liebe sein Königreich. The kingdom where there is no stress. Ein Königreich muss keine Stress. I must have house, I must have car, my account must be, I must have company, I must have it. It's all you have to live, you just have Jesus. Amen. That is the inheritance. Das ist das Erbe. That is where, you know, look at this world today. Especially in Africa. How they steal and steal money. Amen. The government money. Somebody just take it. And divide it. Why? They want to leave inheritance for their children. Sie tun das, sie stehlen das, weil sie unbedingt Geld für sich selbst und für ihre Kindeskinder haben. Imagine if they know that it's Christ that they have to leave for their children. Wenn sie mal erkennen, that money will be enough for everybody. Christus das größte Erbe ist, was man seinen Kindern hinterlassen kann, dann würden sie für Christus kämpfen, nicht für das Geld. Go to First King, please. Erste Könige. Praise the Lord. Amen. People want to leave things for people, for their family. They want to enjoy. To enjoy is not about having house, car and all those things. It's about having Christ. Häuser, Autos, Reisen und Dinge zu haben, sondern es geht um Christus. You know, Paul did not even have a car. Christus hat, he did not have a driver's license. I don't know. Vielleicht nicht mal ein. He did not have, but he enjoyed Jesus. Aber er hat Jesus genossen. He really enjoyed Jesus. Genossen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Look at Peter. Amen. A fisherman turned to fishers of man. Is that not enjoyment? Das ist doch ein Genuss. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. First King 2. We will quickly read from 1. Könige 2. From 1 to 4. 1 bis 4. Now the days of David drew near that he should die. And he charged Solomon his son, saying, Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I go the way of all the earth. Be thou strong, therefore, and show yourself thyself a man. And keep the charge of the Lord, your God, to walk in his ways, to keep his statutes. Look at somebody that is about to die. Durch jemand an, der hier bald stirbt. He never talk about house, car, er or company. Häuser, Autos oder Firmen. My company, take care of it. Nimm Acht auf I don't want anything to do it. Ich will, dass dieser Name take care of your brothers and sisters. Deine Geschwister There's auch. Nothing like that. Das ist nichts He davon. Said, let the ways of the Lord be your way. Lass zu, dass die Wege let your focus be the Lord. Wege sind. Lass zu, dass dein Fokus auf dem Herrn bleibt. That is the inheritance that we leave our children. Was wir unseren Kindern hinterlassen wollen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. You know, some of us, you know, if I talk about it physically, the natural part of it, though we don't have children yet, amen, but we have friends that have children. Wir haben Freunde, die Kinder haben. We have family that have children. Wir haben Familie mit Kindern. We can't be there for them. Wir können für sie da sein. With the message, amen. You know, some you don't need to have to be married to teach what marriage is all about. Du musst nicht verheiratet sein, um die Offenbarung über Ehe zu haben. Because the message is not coming from the flesh, it's coming from the spirit. Weil diese Botschaft, diese Offenbarung kommt nicht aus dem Fleisch oder aus Erfahrung, sondern aus dem Geist. And that's why it's not by experience. Es ist nicht durch Erfahrung. It's by the Christ in you. Es ist durch Christus in uns. Message is coming from the spirit. Diese Botschaft kommt aus dem Geist. That's why if you do not have money, you can teach your money. Deswegen, wenn du kein Geld hast, kannst du dann auch über Segen und predigen. Praise the Lord. Halleluja. If you do not have children, you can teach your children. Wenn du keine Kinder hast, kannst du dann auch predigen über Kinder. Why it is spirit to spirit. Weil es von Geist zu Geist ist. Is somebody getting it? If you are not married, you can teach your marriage. Wenn du nicht verheiratet bist, kannst du dann auch über The message is not coming from the mind. Weil die Botschaft nicht aus deinem Verstand kommt. Praise the Lord. Halleluja. It's coming from your spirit. Sie kommt aus deinem Geist. Amen. Amen. Verse 3, and keep the charge of the Lord your God, to walk in his ways, to keep his statutes, and his commandments, and his judgment, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, how whithersoever thou turnest yourself. Look at the inheritance in the Solomon. Was es Solomon hinterlassen hat. Praise the Lord. Hallelujah. If this is what we live for, the family. Wenn wir das für die Familie hinterlassen, look at the government in Africa. Die Regierung an Afrika. Oh, no, displaced in so many places. An so vielen Orten. How they enrich themselves with wealth, with money of the, Geld, of the country. Klauten Geld, bestohlen Geld, bereichern. Because they want to, they believe they want to enjoy. Sie glauben, sie wollen and they want to leave inheritance for their children's sie wollen children. Auch, dass ihre Kindeskinder genießen. Amen. Mm-hmm. Our inheritance is not about aber things. Erbe ist nicht über Dinge. Yes. You know, David, even in the Old Testament. Selbst da im Alten Testament. There's nothing like, you know, the kingdom. The, you know, the houses, the car, the, you know, the company. Take care of it. You know, it's just the Lord, the Lord, the Lord. Es geht einfach nur um den Herrn. Praise the Lord. Amen. That the Lord may continue to walk with that the Lord may continue his word which he spake concerning me, saying, if your children take heed of their ways to walk before me in truth with all their heart and with all their soul, they shall not fail thee, said he, a man on the throne of Israel. Praise the Lord. Amen. Amen. The Lord said to him that he should train the children this way. Der Herr hat zu ihm gesagt, er soll sein Kind so erziehen. So also is telling us to train children in the ways of the Lord. Im Herrn erziehen sollen. Amen. If some of us are going to depart from here, our last word will not be like that of David. Und wenn einige von uns diese Welt verlassen, werden unsere letzten Worte nicht wie die von David. I remember when my father died. Ich kann mich erinnern, als mein Vater gestorben ist. I know his last words. Ich kenne seine letzten Worte. It was not about Christ. Da ging es nicht um Christus. It was all about the money I kept there. Don't let anybody steal it. Es ging um Geld, was er irgendwo versteckt hat und was niemand finden sollte. keep it. Don't let anybody take it. Niemand soll es verhindern. Those were his cry before he died. Das waren seine letzten Worte, bevor er gestorben ist. I still remember those words. Ich kann mich noch ganz genau an diese Worte erinnern. Amen. Because we quickly took him to the hospital. I was one of them. Und ich war dabei. He was always saying, because one of my brother was always taking his money. Weil einer meiner Brüder hat immer sein Geld geklaut. And because of that, deswegen, you know, he was so worried that I kept money so close. Please don't allow them to call the name. Don't allow him to go there and steal that money. Take care of that money. Take care of. That was all he was saying until he got to the hospital. And when getting to the hospital, he has given up. Praise the Lord. Hallelujah. Let us learn to give our children Christ. Lass uns lernen, unseren Kindern Christus zu geben. Imagine if his word has been follow Christ. Stell vor, dass seine Worte wären let Christ be your focus. Lass zu, dass Christus sein Fokus ist. The family he left behind could have not even be the same. Die Familie, die er zurückgelassen hätte, wäre nicht die gleiche Familie geblieben. Amen. Amen. Praise the Lord. Because a lot happened passiert, when he left. Ist. A lot of fight. A viele lot. Oh, you don't. Praise the Lord. Oh, yeah. Polygamous home. Amen. Und weil es einfach ein Haus war, wo Polygamie geherrscht hat. Children of our children. So viele Kinder. Wife, you know. Viele Ehefrauen. Praise the Lord. Oh, yeah. Amen. Mm-hmm. Not in Christ. Und da war Christus nicht der Herr. There is rat race in this world today. Es gibt ein Rattenrennen auf Erden. Praise the Lord. There is rat race in the world today. The word of Christ will help us not to run like them. Und das Wort von Christus wird uns helfen, dass wir nicht so wie diese Leute not to be stressed like them. Dass wir keinen Stress haben, so wie sie. Is somebody getting it? Amen. If you can remember Christ, you will not be stressed like them. Wenn wir uns an Christus erinnern, werden wir nicht den gleichen Stress haben. And all this you have to teach your children. That is not about you passing the school, it's about you have relationship with Christ. Rat race heißt Konkurrenzkampf. Okay. Amen. Amen. that you know that is not about you pass your exam. Dass nicht darum geht, dass du eine Prüfung bestehst. It's about having relationship with Jesus Christ. Sondern dass du Beziehung mit Jesus Christus hast. I don't know if there's any family, any mother, any father that we would think of that today. Ich weiß, ob es eine Familie gibt, die über sowas nachdenkt. That we tell the child that it is about your relationship with Christ. Sagen würde, es geht and not about your past of faith. Und ich hoffe, du bestehst. For them, it's about passing your school. Ihnen geht's darum, dass du den Abschluss bestehst. Praise the Lord. Ja. And you wonder why Satan is killing and stealing and destroying the children. Der Teufel erfolgreich tötet, stiehlt und zerstört. Education can never save you. Bildung kann dich nicht retten. Education is not a savior. Bildung it's Christ ist that is the savior. Jesus Christus ist der Retter. Amen. Amen. If you make it number one, he will direct you in your Wenn education. Wenn er die Nummer eins ist, dann wird er dich auch leiten in deiner Bildung. Amen. Amen. His word will give you Sein Wort wird dir Frieden schenken. Go to Proverbs 13. Go to Proverbs 13. What is the time? Okay. Proverbs 13. Sprüche 13. Praise the Lord. Amen. Verse 22. Sprüche 13, 22. Susie, we help us to read that. Was ein guter Mensch hinterlässt, geht über auf Kindeskinder. Das Vermögen des Sünders aber wird für den Gerechten aufbewahrt. A good man leaveth an inheritance to his children's children. And the wealth of the sinner is laid off for the just. Their wealth is for us. Ist für uns. The wealth of that your chef, if he refuses to come to Christ, belongs to you. Dieser Reichtum von diesem Chef, wenn er sich weigert, zu Christus zu kommen, gehört dir. The wealth of the wealth of the sinners is laid off for the just. They are working for you. Sie arbeiten für dich. If you allow your focus to be Christ, wenn du zulässt, dass dein they are working for you. Ist, dann arbeiten sie. What they have belongs to you. Was sie haben, the heart of everybody is in the hand of the Lord. Das Herz jeden Menschen ist in den Händen des Herrn. You know, if you allow it to be Christ in your life, wenn and see him alone, drum lieben ist und ihn allein sehen, you know, if it is not too much, it's not the Lord. Wenn es nicht zu viel ist, ist es auch nicht der Herr. Amen. Wenn es nicht Überfluss ist, ist es nicht der Herr. A good father. Ein guter Vater. He said, a good father. A good. Jesus said, there is no man good on earth except himself. Er sagt, niemand ist gut auf der Welt, nur Gott. Amen. Amen. In Mark 10, he said, there is no one. You know that man that came to him, said, he knelt down and said, good master. And Jesus said, there is no one good on earth except me. Jesus hat zu dem reichen Jüngling gesagt, niemand ist gut außer Gott. For you to be good, you have to have me. Du musst mich haben, um gut zu sein. Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus left inheritance for us. Jesus hat sein Erbe hinterlassen. He left what is greater than car, house, company. Just name them. He left them for us. Er hat das alles hinterlassen für uns. Amen. Amen. No money can buy the joy you have today. Kein Geld no kann, money can buy das, your peace. Kann diese Freude kaufen, die du heute hast. Praise the Lord. Hallelujah. Remember Peter and John. Erinnert euch an Petrus und Johannes. Silver and gold have I not. Silber und Gold haben wir. But I have what is more than money. Aber ich habe etwas, was mehr ist als Geld. You know, a lot. We want to fight for money. Wir wollen um Geld kämpfen. We want to have it. Wir wollen es haben, besitzen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. In Acts 4, verse 13. Apostelgeschichte 4, 13. Let's go there, because there are things we have to learn there too. Praise the Lord. Hallelujah. All this we are to teach our children. All das müssen wir unseren Kindern weitergeben. Amen. That is, it is not about You know what they fight for. Es geht nicht um das, wofür sie kämpfen. It's about the Lord. Sondern es geht um den Herrn. You know, when your father died and people start fighting for the inheritance. Mein Vater ist verstorben und die Leute... I'm not saying about my father. Okay. I said fathers die. Died and these children start fighting for the inheritance. Väter versterben und die Familie, die zurückbleibt, prügelt sich um das Erbe. Amen. Amen. Who is going to have this? Who is going to have that? Wer hat das Recht da? Amen. Our inheritance is the Lord. Unser Erbe ist der Herr. Acts 4, verse 13. Apostelgeschichte 4, Vers 13. Now, when they saw the boldness of Peter and John. No, it's not there, please. Act 3. First of all, Act 3. We'll go here, but first of all, Act 3. Act 3 from verse 1. I'll quickly read. Now, Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour. Please be looking at it, be reading it from verse 1 to 10. Apostelgeschichte 3, 1 to 10. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that enter into the temple. Verse 3. Who seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. And Peter, fasting his eye upon him with John, and said, Look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive money of them. Praise the Lord. Amen. You don't have money, but you have Christ. Wir haben kein Geld, aber Christus ist bigger. Christus ist größer. You know, hear Peter and John, the demonstration of the power of the Lord, of who you are. Amen. Manifestation von Gottes Kraft. Then Peter said, that's why I'm not ashamed if I don't have any money. Deswegen schäme ich mich nicht, wenn ich kein Geld habe, Jesus. Aber ich habe Jesus. Here Peter and John, they were not ashamed. Petrus und Johannes haben sich nicht geschämt. Somebody might even borrow their money to take taxi to go home. Jemand hat ihm vielleicht sogar Geld leihen müssen, damit sie nach Hause kommen mit dem Taxi. Praise the Lord. There is no shame if you don't have money. You should be ashamed of this when you don't have Christ. Wir sollten uns dafür schämen, wenn wir Christus nicht haben. Amen. Amen. We should be, be proud of the Christ you have. Sei stolz auf Christus. Jesus said, believe. Jesus sagt, glaube einfach. Believe only. It should be me only. Amen. Amen. It should be me only. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Then Peter said, Silver and gold have I not, but such as I have, give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him up. He took him by the right arm and lifted him up, and immediately his feet and his ankle bones received strength, and he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What others gave him did not make him praise God. Was andere ihm gegeben haben, haben nicht dafür they gesagt, gave him money. But these people, Peter and John, was Petrus und Johannes ihm gegeben haben, they were not ashamed to say they don't have any money. Sie haben sich nicht geschämt zu sagen, dass sie kein Geld haben. Amen. I have Jesus. Ich habe Jesus. I'm proud of it. Ich bin stolz darauf. I don't have money, it doesn't matter. That's what they are saying here. Sagen sie hier. I have what is more than money. Ich habe etwas mehr als Geld. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then we are so satisfied with Jesus Christ. Mit Jesus Christus. Amen. Amen. Though I don't have husband, but I have Jesus. Jesus. Amen. Amen. Though I don't have house, wenn I have Christ. Habe, ich habe though you know whatever people are proud of. Was you know people are proud stolz of things. Sind stolz auf Dinge. You know when their mother have money, their father have money, they compare you to them. Wenn sie wohlhabende Eltern haben, their mother can help them, but you cannot help them. You cannot be there for them. Dann vergleichen sie ihre Eltern mit anderen Eltern. We have what your mother don't have. Aber wir haben etwas, we have Christ. Was deine Familie nicht hat. Das ist Christus. What your parents don't have, was we have nicht haben, haben wir. Praise the Lord. Amen. And we are satisfied with it, with damit what Christ has given us. Zufrieden, the Christ gegeben, in us, we are Christus satisfied uns, with him. Zufrieden. Amen. Amen. You know what Peter and John inherited from Jesus? Was Petrus und Johannes geerbt haben von Jesus. Look at, he said the people, look at what the people, what they did. Guck an, was die Leute gemacht haben. Praise the Lord. Amen. Amen. And all the people saw him walking and praising God. And they knew that it was him we served for arm at the beautiful gate. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Then go now to Acts 4. Verse 13. Let us quickly see something there. Acts 4, 13. 13. Now when they saw the boldness of Peter and John. They saw the Holy Ghost boldness. Als sie den Mut des Heiligen Geistes gesehen haben. No, do not. People cannot see your spirit. Die Leute können deinen Geist sehen. They can see your joy. Aber sie können deine Freude they can sehen. See your peace. Sie können deinen Frieden they can sehen. See that you are not stressed up like that. Sie können sehen, dass du nicht im Stress bist. I don't know if somebody is getting it. You know, they cannot see your spirit, but they can sie see. They can sehen. See that you. They can see your happiness. Sie können deine Freude sehen. They can see that you don't even care. Sie können sehen, dass dich juckt. That it never bother you. Sie das keine Sorgen. That you are so satisfied with Christ. Dass du zufrieden that's bist what mit you have to let them see that you are satisfied das with your Father. Das musst du sie erkennen lassen, dass du zufrieden bist mit deinem Vater. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Now when they saw the boldness of Peter and John. I perceived that they were unlearned. They were not educated. Sie waren nicht gebildet. Is somebody getting it? An ignorant man. They were, you know, they were ignorant. They did not know anything. Sie kannten, they did not sie know wussten, things. Sie wussten allgemeine Dinge gar nicht. They knew that what was coming from them were not. They were not from them. Those things are not from them. Die Leute wussten, dass das, was sie da erzählen, kann nicht von ihnen selbst kommen. Cannot be from us. Es kann nicht von Menschen selbst kommen. Amen. Amen. They know that what you are. You know, when you reply them, when you are speaking, when you, you know, whatever is coming from you, they can hear it. They are hearing it, and they know what is coming from you is not coming from man. Wenn du sprichst, sie fühlen, you allow to be Christ. Sagst nicht von Menschen kommen, dass von Christus ist und dass du anders wirst. They marveled and they took knowledge of them that they had been with Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why you know this ministry. Diese Gemeinde. I just thank God for here. Ich danke Gott für diesen Ort. There were some people that were coming some time ago. Es gab ein paar Leute, die hier auch hingekommen sind. And you know, they came just 3 times. Sie waren 3 Mal da. And they came here giving testimony. Und sie haben Zeugnis gegeben. That their family place, the family house that they went to, their senior brother's house they went to. And this lady said when she got there that they have been there. But this time, she could not shut up. She could not keep quiet. She could not stop preaching Jesus. So then they not ask which church we saw you last month. You were not like this. What is the change? What happened? Because you know somebody experienced Christ. Weil jemand eben Christus erfahren somebody hat. Embraced Christ. Christus akzeptiert hat. But where? In the house of God. Wo? Im Haus Gottes. Amen. Amen. God changes. You know, once you live there, you should never be the same. Wenn du aus Gottes Haus weggehst, sollst du nicht gleich sein. And as you know, so sometimes I'm surprised the way some of us still speak and still behave. Deswegen bin ich manchmal verwundert, wie sich einige von uns immer noch verhalten oder sprechen. Because if somebody that was just here for just some weeks, wenn jemand, der nur ein paar Wochen hier war, can not things. Dinge what? Verstehen. And somebody that I've been here for years. Der jahrelang hier ist. A hardy heart. Ein verhärtetes Herz. It's not the heart of the Lord. Ist nicht das Herz des Herrn. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. You know, the people here, they saw their inheritance. Die Leute haben ihr Erbe gesehen. They saw what Peter and John inherited from gesehen, Jesus Christ. Petrus und Johannes geerbt haben. You see? Von Christus, ja. You know, they know that, you know, he said, then he said, they took knowledge of them that they had been with Jesus. Mm-hmm. Amen? Amen? You know, they inherited something from Jesus. These things are not, it's not car, it's not house. Es war nicht Häuser, there's something. Autos, sondern es war etwas. Is somebody getting it? Mm-hmm. They could see the boldness coming from there. Sie konnten den Mut sehen, den sie ausgestrahlt haben. Amen. Amen. They could see, you know, when you speak to Satan run. Amen. When you speak, people listen. Amen. They want to hear that voice. They want to hear you. Praise the Lord. Amen. The inheritance is a relationship with the true God. Dieses Erbe ist eine Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott. That is what the Lord wants us to leave for our children and our children's children. Und das sollen wir hinterlassen für unsere Kinder und Kindeskinder. That is what we are to have. Das sollen wir haben. Our relationship with Him. Eine Beziehung. And our relationship with our children. Amen. Amen. And that same relationship we have with Him is what we are to pass to our children. Und so that they have it also with him. Diese Beziehung sollen wir weitergeben, unsere Kinder mit unseren Kindern genauso Beziehung haben you mit dem Herrn. Help parents to know all this place. Hilft Eltern, das zu erkennen. Because there are people you can get to that I cannot even get to. Es gibt Leute, die ihr erreicht, mit denen ihr Kontakt habt, mit denen ich nicht Kontakt habe. That I cannot get to. Zu denen ich nicht Kontakt habe. But you are there to pass all this to them. Und könnt das weitergeben an sie. The inheritance is not about das money, ist it's not nicht about Geld property. Ist, nicht Besitz. They should allow it to be Christ. That's how Christ takes control of our life. So kontrolliert auch der Herr unser Leben. And now direct our life. Leitet unser Leben. Amen. Amen. In the way He wants it to go. So wie es möchte. And that's why we have, you know, the Old and the New Testament. Das Alte und das Neue Testament. We look at Old and New Testament. Altes und Neues Testament. A Testament. What is a Testament? Was ist ein Testament? A Testament is inheritance. Das ist eine Hinterlassenschaft. Somebody getting it? Then the Bible is called a testament, Old and New Testament. Altes und Neues Testament. It is an inheritance. Es ist ein Erbe. Amen. Amen. Then, you know, go to Hebrew now. Hebrew yeah. Now. I hope this time is correct. So 3, is it correct? Yeah. Okay, good. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrew 9. Amen. Mm-hmm. The Bible talks about inheritance. Die so much. Über Erbe. Amen. And if you look at it, the Old Testament, the New Testament, they are both inheritance. Das Alte und das Neue Testament ist ein Erbe. You never come to Christ without inheriting something. Du kommst nicht zu Christus ohne etwas zu erben. You know, when you have parents in the natural world, you are going to inherit things from them. Eltern aus der natürlichen Welt, erbst du irgendetwas von ihnen? Some inherit the natural wealth, what people call wealth. Einige erben natürlichen Reichtum. Some even inherit debt. Andere sogar debt. Schulden. Amen. Mm-hmm. The people inherit different things. Leute erben verschiedene Sachen from people. Von Menschen. But the Bible, you know, the Old Testament. It's called the Old Testament then, and it's also called the New Testament. Auch Neues Testament genannt. Which is called, which it means it is an inheritance. Ein Erbe. And that's why you never work to get it. Deswegen arbeitest du nicht dafür. You believe to have it. Dass du's hast. Are you getting it? Yeah. Something inheritance is a covenant. It's you don't work to have it. It's not by your you did not sweat to get it. Du hast dir dafür somebody gearbeitet. Sweat to get it. Und that's Christ. Hat dafür gearbeitet und das ist Christus. Amen. Amen. Hebrew 9. We will read because of time from verse 15. Are we there, please? And for this cause, he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the First Testament, they which are called may receive the promise of eternal inheritance. Eternal inheritance means relationship with the true God. Ewiges Erbe bedeutet Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott. Amen. Mm-hmm. That is our inheritance. Das ist unser Erbe. And that is the inheritance He wants us to leave for our children. Und das ist auch das Erbe, was it is not money. It is not properties. Das ist nicht Geld oder Besitz. But Satan turned it to money. Aber der Teufel hat daraus turned Geld it to properties. Besitz gemacht. And that is why people are never satisfied. Sind Leute nie zufrieden. They fight to have it. They kill to have it. Sie töten, um es zu haben. If it is a relationship with Christ, wenn es eine Beziehung mit Christus it's ist, only through Christ who can have that können relationship. Wir das nur durch Christus haben. And it will not still kill and destroy people. Und es wird auch nicht von Leuten stehlen und zerstören. Look at the decision people are taking today to get money. Und the way they go through to get money is death. Aber das wird alles tot. But where a testament is, there must also of a necessity be of death of the testator. Without death, there is no testament. Ohne Tod gibt es kein Testament. Somebody must die to have inheritance. Jemand ist gestorben, damit ein Erbe gegeben wird. To inherit something. Etwas zu erben. Amen. He said. For where a testament is, there must also, verse 16, also of necessity be the death of the testator. For a testament is of false after men are dead. You get it? That's after Jesus Christ dead. We now have his testament. Amen. We have his inheritance. Otherwise, it is of no strength at all while the testator liveth, whereupon neither the first testament was dedicated without blood. Praise the Lord. Amen. With testament, the blood must be shed. That's, you know, the blood must be involved. Until somebody died, there is no testament. Muss jemand sterben, bevor sein Testament gibt. We thank God for the blood of Jesus. Amen. Wir danken Gott für das Blut von Jesus. What he left for us is what he wants us to leave for our children. Was er für uns zurückgelassen hat, ist das, was wir für unsere Kinder zurücklassen. What he gave us is what he wants us to give to our children. Was er uns gegeben hat, das sollen wir unseren Kindern geben. Just remember what he gave you. Erinnere dich daran, was er dir gegeben hat. In John 14. Johannes 14. Praise the Lord. He gave us things. Amen. John 14, 12. Jesus said that we do the same work. Go to John 14, 12. I'm not sure we'll be able to go to that of prayer today. It will be on Wednesday. Amen. Mm-hmm. If we cannot get there. Amen. Mm-hmm. That of prayer, how to pray for them. Very, very important that we know it. Amen. So wichtig, dass wir wissen, wie wir für unsere Kinder beten. Amen. Because they need our prayers so much. Weil sie unsere Gebete brauchen. And if you pray wrong prayer, you get wrong results. Wenn wir falsch beten, kriegen wir falsche Ergebnisse. John 14. Johannes 14. Those. You don't see people bringing people to you. See people. see that it's the Lord that brings people to you to take care of. Erkenne, dass es der Herr ist, der Amen. Leute zu dir bringt, damit du auf sie aufpassen kannst. Amen. Amen. That's how you are going to love them. Amen. Werden wir sie auch lieben können. With the love of the Lord. Mit der Liebe des Herrn. John 14, verse 12. Are we there, please? Yeah. Johannes 14, verse 12. Jennifer, can you help us to read this 12 chapter? Mm-hmm. Mm-hmm. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. He said, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. You know, religion have taught us that it is all about miracle. Go to the hospital and empty the hospital. Geh zum Krankenhaus und mach alle Leute gesund. You can heal people and those people will go to hell. Aber du kannst Leute heilen, körperlich, und sie gehen dennoch in die Hölle. Victory is making heaven. Der Sieg ist, der wahre Sieg ist, dass Leute in den Himmel gehen. You know, Jesus did not come here. He did not come here to heal us so that we go to hell. Der Herr hat uns, ist nicht hingekommen, um uns zu heilen von unseren Krankheiten, damit wir danach gesund in die Hölle gehen. That alone will help you to know that it's not about miracles. Allein das zeigt ja, dass es nicht um Wunder geht. Amen. Amen. Because you can, you know, if you are believing God to have money, you can have that money and go to hell. Weil wenn du Gott vertraust, Geld zu haben, kannst du das Geld haben, aber du gehst dann reich in die Hölle. If you are fighting to have husband, you can have that husband and go to hell. Und du kämpfst darum, verheiratet zu sein, und dann gehst du verheiratet in die Hölle. Amen. Mm-hmm. You know, it is not about miracles. Es geht nicht um Wunder. That healing people are, you know, it is about belief. Es geht um den Glauben. Jesus believed his father. Jesus hat seinem Vater geglaubt. He believed his father so much. Er hat seinem Vater so sehr geglaubt. He said, my father and I, we are one. He said, I do all things that please him. Er hat gesagt, mein Vater und ich, wir sind eins. Ich tue ständig das. That same belief he wants you to believe. Diesen Glauben sollen wir haben. That you are not different from him, from Jesus Christ. If you go, let's go to John 20. John 20. Praise the Lord. Amen. John 20. Verse 21. Then said Jesus to them again, peace be unto you. As my Father has sent me, even so I sent you. Jesus was sent by his Father. Jesus wurde gesandt von and seinem Vater. He now sent you. Und jetzt hat euch geschickt. And if you go to John 10, verse 30, I'm just making it short now because of time. Amen. John 10, verse 30. He said, I and my Father are one. Er und sein Vater sind eins. Is somebody getting something? Do you see the work that he did? He believed his Father. Though he was having the same problem that we were having. He sweat like us. He was hungry like us. But those things did not keep him from believing his Father. He believed it. Aber dennoch hat dem Herrn geglaubt. It's not about miracles. It's not about raising the dead. That you raise the dead cannot make you to make heaven. Weil dass du Tote auferstehen lässt, wird garantiert dir nicht in den Himmel. Remember, he said, on that day I will tell you, get away, you workers of iniquity. Though you have been doing a lot of things in my name. That's Matthew 7. Matthäus 7 sagt er wird an dem Tag sagen zu diesen Menschen, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ihr habt in meinem Namen geweissagt, meinen Namen geheilt, Dämonen ausgetrieben, aber ihr kanntet mich nicht. Praise the Lord. Ja. This is not what man calls miracle. Das ist aber nicht das, was der Mensch Wunder nennt. Amen. Gott zu glauben und zu vertrauen. Or signs and wonders. Oder Zeichen und Wunder. You know, he told us in John 6 what we are to the work of the Father. Er hat uns in Johannes 6 das Werk des Vaters. John 6, 28 and 29. Let's go there. Praise the Lord. Hallelujah. John 6, 28 and 29. Then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? We want to work the work of God. Wir wollen die Werke Gottes tun. Remember, Jesus said, greater work we are going to do. Work. And here is, they are asking, what work, which work, how are we going to work the work of our Father? Wie sollen wir die Werke unseres Vaters tun? What shall we do that we might walk the work of God? Jesus answered, verse 29, and said unto him, this is the work of God, that you believe on him whom he has sent. Praise the Lord. Hallelujah. But believe him. You know how hard it is to believe Jesus. It's impossible without him. That's the greatest miracle, to be able to believe him. It's not about healing with the people, raising the dead. Satan can also do those things. But to believe Jesus, Satan cannot do that. Amen. He said, believe me for what I do. I believe my Father so much that I never separate myself from him. Er glaubt seinem Vater so sehr, dass er sich von ihm nicht trennt. Praise the Lord. Amen. Amen. The work was his, was he believed his Father. Das Werk war, dass er seinem Vater geglaubt hat. Amen. Amen. You know, so many of us cannot say Jesus and Jesus, you are one. Vielen von uns fällt es schwer zu sagen, dass wir mit Jesus eins sind. Can you say that? Können wir das sagen? We have to be able to say that. Wir sollten in der Lage sein, das if zu sagen. In the spirit, wenn wir im say Geist that. Sind, werden wir das sagen. You know when you will not say that. Wissen, wenn when you are in the flesh. Wenn wir im Fleisch sind. Mm-hmm. You know, Jesus was never in the flesh. Jesus war niemals im Fleisch. You know, John 14. The disciples, they were in the flesh. Show us the Father. Jünger waren im Fleisch, Johannes 14. Sie wollten den Vater sehen. Amen. But Jesus was never in the flesh. Aber Jesus he was always immer im in the Fleisch. Spirit. Er war immer im Geist. Speak what you have in the sprich spirit das, to the Geist children. Hast, zu den Kindern. Let them know that their spirit is who they are. Lass sie wissen, dass ihr Geist ist das, was sie sind. We quickly go to that of David in the spirit. Amen. Amen. You choose the part you belong to. That's what you are to help the children to know. Was musst du den Kindern beibringen, weismachen? We cannot. We walk by sight, you know. Until we walk in the spirit, we cannot believe that Christ and us we are one. Erst wenn wir im Geist wandeln, können wir glauben, dass Christus und wir eins sind. You know David in the spirit. David im Geist. Quickly go to Matthew 22. Look at David Matthew in the spirit and David in the flesh. Mm-hmm. He wants you to speak. Learn to speak who you are in the spirit. Lernt das zu sprechen, was ihr im Geist seid. Learn to, you know. So, you are not a liar. Du bist kein Lügner. Is somebody getting it? Mm-hmm. You know, Elisha. Those that be with us are more than those. It was natural, it was a lie. But he spoke who he was in the spirit. Is somebody getting it? That is how we speak. And that is how we teach the children to speak. It's not without Christ. You are not saying something that does not exist. That's why faith is not, you confess it and make it so. Glaube heißt nicht, dass du es sagst, dass es irgendwann so ist. Fact is, you confess it because it is so. Sondern du sagst es, weil es eben so ist. I don't know if somebody is getting it. You are confessing what the other cannot see. Sagst, but that does not mean does not exist. Was Leute nicht sehen können. He said it is evidence of things not seen. Aber es heißt, dass es existiert. He did not say not exist. Denn es ist eine Tatsache von Dingen, die existieren. The flesh cannot see it, but only through the spirit you can see it. Sie sind unsichtbar für it das Fleisch, aber sie sind Existenz. Praise the Lord. Hallelujah. You know, know, people will say, okay, she's in faith. Okay, she's in faith. Is it not even greater? Leute sagen dann, okay, vielleicht spricht diese Person einfach nur im Glauben. Just speaking in faith. Die Person redet es einfach nur im Glauben. All you need to do is that this person, does she believe in Christ? Aber du musst dich fragen, spricht diese Person? If you believe in Christ, you better Person, hold him tight. You better believe it. Wenn diese Person glaubt, dann musst du sie beim Wort nehmen. Amen. If you believe in Christ, it means it is true. Dann musst du sie it is not true that what you even believe is true. Wahrhaftiger als das, was du als Wahrheit siehst. The Syrian army, they were there. Die syrische Armee. The host of angels, they were all there, also there. Engelssoldaten waren aber auch da. Amen. Amen. You believe it more than you believe the Syrian army. Du glaubst das mehr als der syrischen Armee. That's how you can take control of the Syrian army. So können wir auch diese somebody Armee getting halt lenken. If not, you cannot take control of whatever so problem is there. Situation nicht kontrollieren. If you don't believe, you already have victory. Wenn wir nicht glauben, dass wir den Sieg schon haben, you cannot take control of that problem. Dann wirst du dieses Problem nicht kontrollieren. The Lord cannot do it through der you. Der Herr kann es nicht durch dich tun. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 22. Matthäus 22. Amen. Amen. From verse 42 to 45. 45. Jesus said unto them. Oh, sorry. Okay. From verse 41 is better. While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, saying, what think ye of Christ? Whose son is he? The son, whose son is Christ? Son, you know, Jesus used two terms to describe himself. Jesus hat zwei Begriffe benutzt, um sich zu beschreiben. The Son of God and the Son of Man. Sohn Gottes und Menschensohn. Amen. So also you and me. He said, what think ye of Christ? Whose son is he? They say unto him, the son of David. He said unto them, how then doth David in the spirit call him Lord, saying, you know, once you are in the spirit, then you are saying the truth. Wenn du im Geist bist, dann sagst du auch die Wahrheit. If you are in the flesh, you wenn du im Fleisch bist, wirst du Lügen sprechen. The real truth is when you are in the spirit. Die wirkliche Wahrheit ist, wenn du im Geist the real bist. The real truth is saying what you have in your spirit. Wenn du das sagst, was du in deinem Geist hast. The Lord told me years ago. He said, when anybody asks me anything, any question, I should never say what I have or what I see in the flesh, but what I have in the spirit. Ich soll niemals das sagen, was ich im Fleisch habe, sondern das, was ich im Geist habe. Praise the Lord. Halleluja. You know, the flesh is always a liar. Das Fleisch ist immer ein Lügner. Amen. He said unto them, how then doth David in the spirit call him Lord, saying, the Lord said unto my Lord, sit down on my right hand till I make your enemy your footstool. If David call him Lord, how is he his son? Praise the Lord. Hallelujah. The Spirit is always right. Der Geist ist immer im Recht. The spirit of love versus the spirit of grace. Der Geist des Gesetzes, der Geist der Gnade. That's what Jesus is comparing here. Und das vergleicht Jesus hier. Amen. Mm-hmm. If you are under grace, you are in the spirit. Wenn du under law, you are in the flesh. Wenn du im Geist bist, bist du in der Gnade. Wenn du im Fleisch bist, bist du im Gesetz. If you are saying what you have outside, you are under law. Wenn du das sagst, was du außerlich hast, ist das Gesetz und das ist tot. You know, Jesus believed his father. Jesus hat an seinen Vater geglaubt. Though there's no the outside, you can see that he had the same problem like the disciples. He was, he sweat like them. He smelled like them. Die gleichen. He was hungry like them. Lebensbedingungen hatte wie seine Jünger. He was tired like them. Er war müde, erschöpft. You know, the fig tree, he was hungry. War kalt und ihm war heiß. Er hat geschwitzt. God is hungry. All das hatte er. Praise the Lord. Halleluja. He believed his father, John 8, verse 39. And he said, I do always those things that please him. Er hat gesagt, ich tue ständig das, was ihm gefällt. Amen. Amen. Can we say that with Christ? Können wir das mit Christus that sagen? That we do everything that please him. Dass wir alles tun, was ihm gefällt. You cannot say it until you are in the spirit. Du wirst das nicht sagen können, erst wenn du im Geist bist. If you are in the flesh, you will see what bist, you do. Wirst du das sehen, was in du the spirit, you see what he did for aber you. Aber im Geist siehst du das, was er für dich getan then hat. Then you will say you please him. Dann wirst du auch erkennen können, dass du ihm like gefällt. Jesus said about his father. Wie Jesus über seinen Vater spricht. That is what, that is our inheritance. Das ist unser Erbe. He wants us to believe the same way he believes his genau father. Sollen wir auch seinem wir sollen so an ihn glauben, wie er an seinen Vater geglaubt hat. I don't know if somebody's getting it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. In John 8:28-29, quickly go there, please. 8, John 8:29. 29. And he that sent me is with me. Can we say this even in the midst of problems? Können wir das sagen mitten von Problemen? That I have Jesus to remember him. Dass ich Jesus habe. Please remember him. Erinnert euch an ihn. I have to learn it also. Und ich muss das auch lernen. Because so many times we forget him. Oft vergessen wir ihn. Amen. Amen. And he that sent me is with me. The Father had not left me alone. He never leave me. Jesus never leave Jesus you lässt alone. Mich niemals alleine. He said, I will be with you forever. Ich werde bei euch sein für immer. Amen. Amen. He said, I will never forsake you. Ich werde euch nicht im Stich lassen. Amen. Amen. For I do always those things that please him. Can we say this about Jesus Christ and you? Can you say that? That I do always those things that please him. Das tue, was ihm until gefällt. You are in the spirit, you can never say it. Wir können das nur sagen, wenn wir im Geist sind. You have to see what he did for you. Wir müssen das sehen, was er für uns getan hat. And believe he did everything for you. Und glauben, you can say it. Dass er alles schon gemacht hat für uns. Praise the Lord. He believed his father. Er hat seinem Vater geglaubt. Amen. Also Paul, if you look at Galatians 1, verse 10, Paul said, I please no man but God. Paul sagt, ich gefalle keinem Menschen außer Gott. Amen. In John 12, verse 49, how he believed his father. 49, wie er seinem Vater geglaubt hat. So also he want us to believe him. So sollen wir ihm glauben. He sees only the Father. We are also to see him alone. Er sieht nur den Vater genauso. See him only. Amen. John 12. Go to the John 12, please. Quickly go there. Because we're so close. John 12, 44 and 45. Johannes 12. Jesus cried and said, he that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me. Praise the Lord. Verse 44 and 45. He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me. Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. You cannot believe on Jesus and not believe on the true God. Du kannst nicht an Jesus glauben und nicht an den wahrhaftigen Gott dabei glauben. Amen. But people say they believe on God, they reject Jesus. Leute sagen, sie glauben an Gott, aber verweigern Jesus. And he that seeth me, seeth him that sent me. Do you see something here? He said, if you see me, you see him that sent me. Siehst du den, der mich gesandt hat? If you see me, you see God. Wenn du mich siehst, siehst du Gott. He wants you to see him. Er möchte, dass wir ihn sehen. He first of all talked about believe before see. Er hat erst mal über Glauben gesprochen. Because in his world, the kingdom of Christ, you believe before you see. Erst glauben wir, dann sehen wir. And you get it. Yeah. You believe before you see. If you remember, you know, we are in John 20. Go to John 20. John 20. Look at it. Praise the Lord. And yeah. John 20:29. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Because you see, you walk by sight. Weil du siehst, deswegen glaubst du. You are walking by sight. Du wandelst durch Glauben. Durch Sicht. Blessed are they that have not seen, but yet believe. They believe before they see. Sie glauben, bevor sie sehen. That's why Christ's word is a revelation word. Deswegen ist die Welt von Christ ein Offenbarungswelt. Revelation is you believe before you see. Offenbarung bedeutet, dass wir glauben, bevor wir sehen. Amen. Amen. Information is you see. Information ist, wir sehen. Revelation is what it is being revealed from the spiritual, you know, from somewhere that you know that something is hidden. Wird aber aus dem Verborgenen offenbart. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You believe Christ. It's how. Christus. It's how you have. It's how you can see him. So sehen wir ihn. Until you believe him, you cannot even see him. Erst wenn wir ihm glauben, können wir ihn sehen. If you say there is no God, wenn du sagst, es gibt keinen Gott, you have to believe him before you can know that he is there. Du musst erst mal in ihn glauben, bevor du seine Existenz wahrnehmen kannst. He said, those that come to God must first believe that he is. Die zu Gott kommen, before they can know that he is really there. Bevor sie wirklich wissen, dass er da ist. Amen. Amen. That's the book of Hebrew. Mm. He wants us to see him. See him alone. That's what we are to teach the children. Teach the children to know Christ. Teach the children to see Christ alone. Let help them to take their ears away from what people are saying about them. Von dem wegnehmen, was Leute über sie sagen. Especially those that are already in school. So, dass die Kinder, die zur Schule gehen. Amen. Amen. A lot is going to happen in their school. Vieles wird in der Schule passieren. You know, they want to please, you know, we want to please our friends. Wir wollen unseren Freunden gefallen. It's about pleasing Christ. Es geht Christus zu gefallen. Amen. Amen. You help them to know the audience. Du hilfst ihnen, das alles in zu Mark 5, he told Jairus, only believe. Hat zu Jairus gesagt, glaube einfach nur. Though Jairus was hearing something else. Obwohl Jairus etwas anderes gehört he hat. Said, don't believe what you hear, believe me. Glaub nicht an das, was du hörst, sondern glaub an mich. Don't believe the news that is glaub coming, believe Nachrichten, me. Die kommen, sondern glaub an mich. Praise the Lord. Hallelujah. Don't believe the Syria army, believe glaub me. Mir. Don't believe the fire, believe glaub me. Nicht im Feuer, sondern glaub mir. Praise the Lord. Hallelujah. Don't believe the prison, believe glaub me. Gefängnis, sondern mir. Don't believe the news outside, believe glaub me. Die Nachrichten, sondern glaub mir. Believe me, only believe. That's glaub what he told Jairus. Das hat zu Jairus gesagt. Only see me. Schau auf mich. If we see him, we will not compare ourselves to others. Wenn wir ihn sehen, werden wir uns nicht mit anderen vergleichen. We will not compare our children to other children. Unsere Kinder nicht mit anderen Kindern vergleichen. We will not want our children to have what other children have. Wir werden nicht wollen, dass unsere Kinder irgendwas haben, was andere Kinder Amen. Haben. Amen. You know, parents, they are expert in comparing Eltern children. Eltern sind Experten darin, Kinder zu vergleichen miteinander. Amen. Amen. Other children, they are making it. Ah, don't you see how they are making it? Und schau dir dein Leben an. Praise the Lord. Oh, I was once there. Und ich war I thank God so that I've been delivered stand from Herrn, there. Dass ich nicht mehr da bin. Amen. Amen. We wanted Mercy to be a doctor. Wir wollten, dass unsere Töchter, Tochter eine Ärztin ist. Wir wollten, dass unsere Söhne Fußballer sind. I thank God, you are playing football aber ich for Jesus Christ today. Danke, dass sie jetzt für den Herrn leben. Thank God for, you know, the doctor Jesus is there. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus said, you know, he said, you, he He told Peter, you are no longer fishers of fish, but fishers of men. Jesus hat gesagt, du bist kein Fischer mehr von Fischen, sondern ein Fischer von Menschen. Amen. He's no more doctor for man. He's not doctor for Menschen, me. Sondern Doktor that you bring für Christus. People into Christ's world. Dass du Christus that you tell people of me. Mit seinem Wort verarzt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, there is no rat race in Christ's world. Es gibt keinen Konkurrenzkampf im Königreich von Christus. You know, even in Satan's world, they don't even have rat race. Selbst in der teuflischen Welt gibt es keinen Konkurrenzkampf. You know, those that are really there in that power of Satan, the middle ones are those that have rat race, the middle people that are not here, they are not there. Die Leute, die im Konkurrenzkampf leben, sind die Menschen, die weder eine Beziehung zum Teufel haben oder eine Beziehung zu Christus haben. You know, if you are those that are really in satanic world, they don't even bother about things here. Weil Leute, die wirklich eine Beziehung mit dem Teufel haben, denen sind die Dinge in dieser Welt egal. You know, once the sacrifice have been made that Satan want them to make, everything just work. Weil sie verlassen sich auf diese Kraft, auf diese Macht, auf die sie alles setzen. Und wenn diese Macht ihnen etwas sagt, ihnen etwas verspricht, dann verlassen sie sich darauf und können sich deswegen nicht mehr mit anderen Menschen vergleichen. Sie sehen nicht andere und wollen so sein wie sie. They don't see others having the business of whatever, and want to have the business also because of money. Because their money is coming from a source that is supernatural. Ja, sie konkurrieren nicht mit den Leuten dieser Welt, weil ihre Quelle von woanders kommt. You know, God's children. That person is selling this. I want to sell this also, so that I make money. That person is doing it. We copy people. Aber Kinder Gottes sind, wir sind so geistlich blind, dass wir Menschen dieser Welt kopieren und sagen, boah, das läuft jetzt gerade, okay, dann will ich das auch verkaufen. Oder das will ich auch machen, weil das gerade richtig gut ankommt. Aber Leute, die einen geistlichen Hintergrund haben, ob es jetzt teuflisch ist oder einen Christus haben, die haben sowas nicht nötig. If you have confidence in Christ, wenn du dein Selbstbewusstsein in Christus hast, dann hast du sowas nicht nötig. Just like, you know, those people in satanic world, they have confidence in their sacrifice. Genauso wie diese teuflischen Leute ihre Selbstbewusstsein aus ihren Opfern. We are to have confidence in the sacrifice of Christ. So müssen wir uns auf das Blut von Jesus Christus verlassen, dass das alles gezahlt hat. That if nothing is coming, you know that you don't need it. That is why it's not coming. Dass wenn Dinge nicht kommen, dann weil du sie nicht brauchst. Yes, are you getting, please? If nothing is working, you know that it is, you know. Dann soll es so sein. You don't even know what is good for you. Denn du weißt nicht, was gut ist für dich. You don't know what is good for you. Du weißt nicht, was gut ist für dich. No. The confidence the satanic people have is so heavy. How with God's children can have this Selbstsicherheit, die diese teuflischen Menschen haben, ist so krass, und wenn die Kinder Gottes nur halb so Satan tell them to bewusst bring people werden. For sacrifice and they have done it, then everything just work as they want. But God's children, we never depend. You know, we don't. That's why Jesus said, the children of darkness, the children of this world, they are more intelligent than the children of light. We don't. We know the sacrifice of Christ. We don't make use of it. Und wenn diese Leute, die eine Beziehung haben mit dem Teufel, wenn sie das gemacht haben, was der Teufel gesagt hat, keine Ahnung, bringen zwei Pferde und keine Ahnung, eine indische Frau, dann wird das geopfert oder sowas. Und dann verlassen sich auf dieses Opfer, weil sie ja diese Sachen gebracht haben und es jetzt dem Teufel gewidmet worden ist, damit er das macht, was sie wollten. Aber wir verlassen uns nicht auf das eine Opfer, was uns alles ermöglicht hat, nämlich das Opfer von Jesus Christus. Jesus said, you doubt not in your heart. You believe that the blood has solved everything. Und Jesus sagt, wir sollen nicht in unserem Herzen zweifeln. Wir glauben, dass das Blut alles schon vollbracht hat. You believe that the blood has given you victory. Dass das Blut uns den Erfolg the schon gegeben hat. The sacrifice has been made. Dass, no other sacrifice. That's why it's not about fasting. Fasting cannot save you. Fasten kann uns nicht retten. Amen. Amen. You are covered if you can believe him. Wir sind geschützt, wenn wir an ihn glauben können. Satan is afraid of you. Und der Teufel hat Angst vor uns, wenn wir an ihn glauben können, an den Herrn glauben können. In the flesh you cannot believe him. Denn im Fleisch können wir an den Herrn nicht festhalten. Amen. Amen. If I say in the flesh, I mean, see what you do. Das sehen, was wir tun. Dann werden wir nicht an ihn glauben können. In the spirit is you see what he's, im Geist he did for sehen you. Wir das, was der Herr für uns getan hat. Live in the spirit. So leben wir im Geist. Amen. Amen. You see what he did for you. Wir schauen auf das, was er für uns getan that's hat. That's how you can believe him. So können wir ihm glauben. You see how much he loves you, wir sehen, not how wie sehr er uns love liebt him. Und nicht wie sehr wir because ihn lieben. Don't even love him. Denn wir lieben ihn nicht. You see how much he loves you. Wir sehen, if you see how liebt. Much you love him, you are in this flesh. Wenn du auf das schaust, wenn du siehst, darauf schaust, wie sehr du ihn liebst, dann bist du im Gesetz. And how much he loves you, that's how you are in this spirit. Aber wenn wir auf das schauen, wie sehr er uns liebt, dann sind wir im Geist. Victory. Das ist der Erfolg. Praise the Lord. Halleluja. If you look at John 14 again, what was their problem? Johannes 14, was war ihr they Problem? Could not believe Jesus. Sie konnten an Jesus nicht glauben, dass er der Vater ist. That was all. Das Amen. War alles. Amen. He then said to them, believe me because I believe my Father. Amen. Glaubt mir, weil ich an meinen Vater glaube. The root and not the fruit. Auf die Wurzel, nicht die Frucht. Our inheritance should be the root and not the fruit. Praise the Lord. Halleluja. Unser Erbe sollte die Frucht, die Wurzel sein, nicht die Frucht. In John, in Luke 12. Let me see. Okay. Pastor has come. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. On Wednesday, we'll be going into our to pray for others and for children, especially. Amen. Amen.